18 Uhr, hier ist Rias 2. Wir übernehmen jetzt eine Sendung aus Washington. Von Tag zu Tag. Aktuelles aus Amerika. Hier spricht Georg Siegel. Guten Abend, meine Damen und Herren. Montag, der 25. Oktober 1965. Das sollte ein entscheidender Tag für den bemannten Weltraumflug werden. Wie Sie wissen, ein Rendezvous des Gemini 6 Raumschiffes mit einer Agena-Zielrakete war geplant. Die Aufgabe, die den Astronauten Walter Schirra und Thomas Stafford bevorstand, das erstmalige Zusammenkuppeln zweier Flugkörper im Weltraum. Aber um 11.55 Uhr ostamerikanischer Sommerzeit gab es die folgende Meldung. This is Gemini Control Houston. The mission has been scrubbed. We have scrubbed the mission for the day. Because Carnarvon has not acquired, we can assume the Atlas, the Agena vehicle went into the Atlantic some 5,500 miles short of the desired velocity. The flight director scrubbed the mission at about 54 minutes after the hour. We'll probably get additional reports on crew egress from the Cape, and as things develop down there, Jack King will bring them to you. This is Gemini Control, Houston. Das Gemini-Kontrollzentrum gab bekannt, dass um 11.54 Uhr die Entscheidung gefällt worden war, den Raumflug der Gemini 6-Kapsel aufzugeben. Was waren die Gründe, was hatte dazu geführt? Um 11 Uhr ostamerikanischer Sommerzeit, pünktlich wie vorgesehen, war die Agena-Rakete in Cape Kennedy abgeschossen worden. Gewiss, das sah für einen Moment etwas eigenartig aus, denn im entscheidenden Augenblick, in dem Augenblick des Abschusses, sah man auf der Abschussrampe ein verhältnismäßig großes Feuer. Aber die Rakete ging ohne Schwierigkeiten los und wir wurden sehr schnell beruhigt darüber, dass dieses Feuer keinerlei Einfluss auf irgendwelche im Zusammenhang mit dem Raumflug stehende Dinge haben würde. Allem Anschein nach war ein Kabel im elektrischen System, hatte Feuer gefangen und dieser Brand konnte auch sehr schnell gelöscht werden. Die Agena-Rakete war also auf ihrem Weg zum Orbit, auf ihrem Weg in den bevorstehenden Erdumkreis. Und leider wussten wir nicht, leider erfuhr man nicht ganz genau, ob diese Rakete wirklich ihren vorgeschriebenen Weg geht. Als der Zeitpunkt gekommen war, nämlich 9 Minuten nach Abflug, wo also Gemini Control oder Cape Kennedy oder wer immer dafür zuständig war, hätte bekannt geben müssen, die Agena ist im Weltraum und auf der vorgeschriebenen Bahn, da hörten wir für eine Weile gar nichts. Dann wurden Meldungen laut, dass die Radioverbindung mit der Agena-Rakete nicht gut funktioniert. Und zwar war das um 11.25 Uhr. Da wurde berichtet, dass die Stationen auf den Kanarischen Inseln bisher vergeblich versucht hatten, Radioverbindung mit der Agena aufzunehmen. Das war wichtig. Wie Sie wissen, die Agena war die Rakete, die von der Gemini-Kapsel verfolgt werden sollte. Und die Gemini-Kapsel wollte dann das Rendezvous mit der Agena machen. Da man nun aber nicht wusste, wo die Agena sich befindet, war sie wirklich im vorgeschriebenen Orbit, in der vorgeschriebenen Kreislaufbahn oder nicht, bestanden natürlich die Möglichkeiten, dass der gesamte Flug abgesagt werden sollte. Noch wartete man und Gemini Control war auch nicht sehr schnell dabei, den Flug abzusagen, denn noch immer hoffte man, dass vielleicht nur eine Radioverbindung eine der 5 bestehenden Meterbänder nicht funktionierte, und zwar der Verbindungen mit der Erde. Das hätte immer noch bedeutet, dass man vom Gemini-Raumschiff aus die Verbindung doch hätte aufnehmen können. Das aber erschien im letzten Moment wohl doch zu riskant oder vielleicht auch zu aussichtslos. Lassen Sie mich noch erwähnen, dass die Agena-Rakete eine hervorragende Rakete ist, die schon 59 Mal abgeschossen worden ist. Und ausgerechnet beim 60. Mal musste es dieses Missgeschick geben, was eventuell das geplante Manöver um lange Zeit verschieben kann. Doch darüber, meine Damen und Herren, werden Ihnen unsere technischen Experten in späteren Sendungen berichten. Jetzt zurück zu unserem normalen Programm und wir berichten zunächst aus New York, aus den Vereinten Nationen und es spricht Peter Fürst.